das Stimmebild und eine Stimme vom Tonband hört, die schnarrt: Wrong number, wrong number, wrong number, wrong number, wrong number. Oder wie wenn jemand getroffen von den Kugeln